Also so jetzt, ein Onkel von mir hat Hinde mitgehört und das war schon Siehst du? das Schrägste vom Schrägen, was so Klar. in meiner Jugend irgendwie so am ich Horizont hab, Ich habe auch Hinde mitgehört, als ich relativ klein war, und zwar Wir bauen eine neue Stadt, war genau. für mich so die Sache. Damit habe ich irgendwie angefangen, irgendwie mit Klötzen zu kapieren, wie das funktioniert. Also mal so einen Rhythmus zu kloppen und solche Sachen. Das ist so, das ist mein Hindemit-Ereignis irgendwie. Da war ich, glaube ich, 10 oder so. Irgend sowas. Und das habe ich viel gehört. Du musstest nicht die aufschen. Nee, Aufwand habe ich auch gehört, aber ich fand Auf nicht so toll wie Hindemith, weil Hindemith fand ich so asiatisch und das fand ich so toll. So. Ah, ja, okay. Das hat mich mehr fasziniert irgendwie. Und das ist auch ein bisschen so der Grundstein für viele Sachen, warum ich mich überhaupt für interessiere, warum ich überhaupt angefangen habe, mir sowas anzuhören. Also so, ich habe ja Musikwissenschaft studiert und kam da die neue Musik vor? Überlege ich gerade mal so. Eigentlich, ja, sie kam natürlich vor. Das hing aber sehr mit den Dozenten zusammen. Also auf der einen Seite, wir hatten damals Kapusicki als Dozent und der ist praktisch so Strukturalist aus 68 aus Prag geflohen und hat so einen ganz anderen Ansatz. Also der hat jetzt nicht so diese typische musikwissenschaftliche so nach Zeiten und jetzt ja, da ist das und das und das und so, sondern hat eher so ja, was weiß ich, welche Farbe assoziiert man mit Musik und mit bestimmter Musik und hat auch so Tests mit uns gemacht. Fand ich eigentlich ganz erfrischend. Und dann gab es natürlich schon diese Überblicke jetzt, so Musik seit 45. Klar. Und da ist Webern so praktisch die Hausmarke am Anfang. Ja. Und wie gesagt, Stockhausen, Boulez, alle haben sich ein bisschen auf ihn berufen. Es gibt auch viele, die dann sagen, ja, also ohne diese offenen hätte es vieles danach nicht so. Das ist natürlich immer Quatsch, das kann man nie sagen. Ist unmöglich zu beurteilen. Aber wenn man das so, wenn man sich viele Sachen anhört, gerade wenn man sich jetzt Boulez oder Stockhausen Sachen anhört, gerade aus den 50er Jahren, na, kennt ja jeder Gesang der Jünglinge oder sowas. Da sind ja auch diese komischen Pausen drin, da sind ja auch diese Sprünge drin, wo man auch gar nicht mehr weiß, was ist das eigentlich noch. Ne? Ist das Sprache, ist das Ton, ist das was ist das eigentlich? Geräusch? Ne? Ja, ist im gewissen Sinn mathematisch. Ja, also, ne? Okay, sicher. Das ist durchkomponiert bis aufs Letzte, das ist mir klar. Das war ja dann später dann die Diskussion, die Adorno mit anderen geführt hat, inwieweit das denn jetzt noch wirklich so die Möglichkeiten der Musik beinhaltet oder ob das jetzt schon umkippt. Also er prägte da das glaube ich, den flotten Satz, den ich jetzt so ein bisschen noch flotter mache, in der Gestalt, dass er sagte, ja, man hört das Klappern der Bestecke, aber das Essen schmeckt man nicht sozusagen. Das war so ein bisschen seine Kritik, dass es jetzt so durchgedacht ist, dass der Rest, der eigentlich bei Musik auch immer eine Rolle spielt, also die Verbindung mit einer gewissen Emphase oder was weiß ich, dass das da eigentlich nicht mehr vorkommt und dass sie sich eben drauf verlassen, dass es mathematisch stimmt, jetzt okay und so weiter. Und Naja, weil wenn du eine Vorführung siehst aus der Zeit, dann sitzt, also als Stockhausen als Beispiel jetzt, dann hörst du ja auch nur noch ein Band. Ne? Der führt ja dann auch im Endeffekt wirklich nur noch das vor, das Endresultat. Es gibt ja keine Aufführung von Gesang der Jünglinge zum Beispiel. Wäre ja auch fast unmöglich. Wie soll man das machen? Ja, gut, aber er hat ja viele Stücke für Klavier, für Orchester und so weiter. Später, das ist klar. Aber so gerade diese Phase, sag ich mal. Diese, ja, aber diese bei Stockhausen, diese Kreuzspiele für Klavier, die sind so auch aus den Anfang der 50er Jahre. Okay. Auch in dieser Art so komponiert. Die haben das ja dann noch so. Also die 12 Töne, das sind ja jetzt erstmal nur die 12 Töne. Dann gab es noch 12 Lautstärkeunterschiede, 12 Anschlagsarten und es wurde ja alles in jede Richtung in 12 aufgeteilt und unterschieden. Faktoriert. Ja, das sicher. Das ist auch vielleicht auch der größte Kritikpunkt an dieser Musik, dass sie eben so durchdacht ist. Und im Endeffekt so dieses, was du als Essen bezeichnest oder Fleisch, dass das so ein bisschen verloren geht. Ja, okay. Trotzdem, es ist total interessant zu hören. Es ist auch nicht für jeden, aber es ist wirklich ein sehr interessanter Impuls. Ich finde das also musikalisch auch heute immer wieder sehr, sehr wichtig, dass man das zumindest mal gehört hat. Weil es ist eine ganz andere Art und Weise, Musik zu machen und auch Musik zu denken, was ich auch immer sehr gut finde. Was ich im Prinzip jetzt aber auch schon gehört habe heute, mit diesen Geräuschideen oder mit diesen Kopfhörern, das sind ja auch alles einfach andere Denkarten, wie man an Musik rangeht. Das finde ich halt ja, gut. Klar. Also das ist natürlich auch schon etwas, was so dann im gewissen Sinn auch sich überholt hat, dieses nur in Tonhöhen denken. Ja. Also das ist, oder in Spielbarkeit und sowas. Ne? Das kann man noch spielen und dann so und so schnell darf es sein und so weiter. Wobei die Spielbarkeit, gut, das hat Cage zum Teil ja auch so bewusst sozusagen. Du meinst das ohne alles Stück oder was, das Berühmte? Nee, das meine ich nicht, aber zum Beispiel, ich habe mal so eine Aufführung von den Freeman-Etüden gehört. Okay. Die gab es in der Christianskirche, das war vor Blurred Edges vor 5 Jahren oder 6 Jahren. Okay. Und das ist so ein Solostück für einen Violinisten. Mhm. Und die Cage hat dann so als Vorlage so Sternenatlanten genommen. Okay. Also praktisch so Pläne. Und daraus dann praktisch mit seinen eigenen vorbereiteten Mustern oder Pattern, naja, das kann man so nicht sagen, aber auf jeden Fall hat er daraus die Komposition geschrieben. Und es ist manchmal so, dass es nicht spielbar ist. Ja. Aber er schreibt dann, ja, also der Mensch wäre eigentlich so anpassungsfähig, das hat er jetzt schon so oft erfahren. Und deshalb hat er schon die Hoffnung, dass man so zumindest in die Nähe kommt von dem, was da steht. So. Ja, aber das habe ich bei Yannis Xenakis auch immer gelesen, dass der immer gesagt hat, das kann man nicht spielen, aber in Zukunft wird man spielen können. Das ist immer, der Tag wird kommen, dann wird das funktionieren, dann wird jemand oder das so programmieren oder was auch immer, es wird passieren. Okay. Das finde ich sehr lustig, also die Haltung finde ich interessant. Das ist sehr positiv gedacht, auf jeden Fall. Genau. Ja, das ist ja ein guter Übergang zu deinem nächsten Stück. Das ist ja von Xenakis. Genau. Das hören wir jetzt. Produziere die Stücke sozusagen nach und suche halt neuen Klang für diese, also ein neues Klangbild für diese Arbeiten. Meistens sind es Klavierstücke oder sowas und das ist schön, aber ich finde es interessanter eben noch mit anderen Klängen das aufzuarbeiten. Also als Beispiel habe ich jetzt hier zwei Arbeiten von Giorgio Ligeti, den ich auch sehr toll finde. Eine von 85, eine von 93. Super schwer zu spielen, habe ich auch programmiert, habe ich auch gar nichts gespielt, sondern einfach nur richtig zusammengebastelt. Aber ich mag die sehr gern, sind sehr kurz und ich spiele mal vor. Als nächstes würde ein Stück von Common of Nankerhoff kommen, Studie 3H, das nennt sich Boogie Woogie Suite von 1948. Das ist eigentlich für Maschinenklaviere geschrieben, auf Rollen geschrieben. Das habe ich halt übersetzt, habe da einen etwas anderen Sound für entwickelt. Und auch ein sehr interessantes Stück mit ganz vielen verschiedenen Zeiten, die gleichzeitig laufen. Hochinteressant. Okay, ich bin jetzt ganz brutal raus aus dem folgenden Stück. Das spielen wir gleich nochmal. Genau. Den Anfang. Und wir hatten ja jetzt zwei Stücke gehört. Das, genau, die von Giorgi Ligeti. Du hast gerade auch, wie immer, in den Pausen, wenn die Mikros nicht auf sind, waren die interessantesten Gespräche geführt. Tut mir leid. Nein. Ich kann das nur wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Also die Stücke sind natürlich, ich kenne diese Stücke schon sehr lange. Ich bin übrigens ein sehr großer Giorgi Ligeti-Fanboy. Um es mal ganz klar zu sagen, will ich mich mal outen. Ich hatte das Glück, dass mein Musiklehrer ein Freund von ihm war und das war für mich unglaublich, dass ich ihn mal treffen durfte und bla bla bla. Also ich bin richtig angeteased worden auf Giorgi Ligeti, habe mir dann auch sehr viel mehr angehört, was er so gemacht hat. Also gerade Atmosphären hat mich sehr fasziniert. Also gibt es ganz viele Sachen, die ich sehr gut fand. Abgesehen von diesem ganzen Kubrick-Kram, der auch toll ist. Okay, und die Stücke, die ich jetzt gemacht habe, sind so im Grunde so kleine Etüden, Etüde 3 und Etüde 14. Und ich habe die einfach klanglich völlig anders gemacht. Ich habe halt, mir ging es einfach auch um das Klangspektrum im Stück nochmal stark zu verändern. Das hieß also ganz konkret, was ihr gerade gehört habt. Ich arbeite da mit Sinuswellen, die dann sich verändern in metallische Sample-Strukturen eigentlich. Das sind im Grunde kleine, ganz mikro Sample-Wellen, die sich nacheinander eben abfragen lassen und der Klang sich dann sehr stark verändert ins Metallische, also von einem sehr bassigen in einen metallischen Ton. Das hat mich sehr interessiert, gerade weil das Stück sehr schnell ist und weil es eine kurze Entwicklung hat. Und ich fand es einfach interessant, wie sich ein Stück völlig verändert, klanglich von A bis Z. Normalerweise ist dieses Stück, da so habe ich es mal gehört, wird das auf dem Cembalo gespielt. Und dann ist es natürlich so diese angerissenen Töne von dem Cembalo, das ist, glaube ich, so eine Reißtechnik. Da klingt das natürlich ganz anders. Und da ist dann das Pedal halt entscheidend, dass nachher das Pedal getreten wird und die Töne so ausklingen können. Also am Anfang sehr kurze Staccatos und nachher geht das dann eben in so einen endlosen Schwall. Das habe ich ein bisschen anders gemacht einfach. Und das hat mich interessiert, ob ich das überhaupt schaffe, ob ich das mache. Also all diese Sachen sind sowieso immer Experimente. A, sich mit der Materie auseinanderzusetzen, aber viel daraus zu lernen. Das ist für mich sehr spannend, also das nicht alltägliches Material ist. Und dann eben auch mit dem Klang zu arbeiten, also sich einen eigenen Klangraum dafür zu bauen. Also das Stück ist ja gar nicht konventionell. Also klar, im Vergleich zu einer Soundscape ist es natürlich fast normal. Es ist immer so eine Frage der Relation. Also ist schwer zu sagen. Also wie schon gesagt, ich interessiert es einfach und es macht mir sehr viel Spaß, damit zu arbeiten. Einfach auch mit diesen Ideen zu arbeiten. Das ist wie so eine geschichtliche Inspiration. Also für mich ist es eben wichtig, weil wenn ich es mache, dann kann ich es anderen Leuten vorspielen. Wenn ich die Originalsachen den Leuten vorspiele, hören sie sich meistens nicht an. Sie hören sich an, weil ich es gemacht habe. Und auch, das ist ganz witzig, das okay. ist so ein neuer Transformator drin. Das ist auch der Grund, warum ich das mache. Also ein bisschen so eine Art Bewahrer, aber gleichzeitig auch Rekreateur, um es mal so zu sagen. Okay. Und bei Ligeti ist es nun nicht mehr möglich, aber gab es auch schon mal Momente, dass du von jemandem was gemacht hast, der sich das noch anhören kann, was du draus gemacht hast? Amik nicht. Also das stimmt, das ist schon ein bisschen tragisch, das stimmt. Also klar, ich habe jetzt eigentlich nicht. Also alles, was ich jetzt so an klassischen Sachen gemacht habe in den letzten 2 Jahren, sind alles verstorbene Komponisten. Schon sehr lange zum Teil. 500 Jahre ist, glaube ich, so mein Rekord. Das ist so, okay. Da bin ich, glaube ich, das ist das älteste Stück, was ich gemacht habe. So ein 500 Jahre altes Barockstück. Okay. Was auch sehr schräg ist. Was mich sehr gewundert hat auch. Von Josquin du Pré. Das ist echt wirklich sehr merkwürdig. Hätte ich nicht gedacht, dass es sowas schon mal gegeben hat. Ich hatte so eine kurze Phase, da habe ich immer war ich auf der Suche nach der Entstehung des Punkrock. Ich wollte immer rauskriegen, was ist wirklich die allererste Punkrock-Band gewesen. Das war so eine völlig poppige Idee. Und ich bin dann im Barock gelandet im Endeffekt. Also so weit zurück musste ich gehen, um dann was in mir zu finden, der im Endeffekt alle Klischees erfüllt wie Sid Vicious. Den habe ich gesucht. Ich habe den ersten Sid Vicious gesucht. Und das war dann Carlo Gesualdo. Das war für mich dann der erste Sid Vicious. Okay. Das ist wirklich so. Also der hat alles erfüllt, was ich wollte. Frau umgebracht, Bassgitarre gespielt, einfach perfekt. Oder Basslaute war das. Also du bist dann mehr biografisch oder bist du jetzt? Ich bin biografisch-musikalisch rangegangen und dachte okay. Wer war besonders schräge, wer war besonders absurd, wer ist ein besonderer Außenseiter gewesen und so weiter. Mhm. Und hat auch eine Musik gemacht, die wirklich verdammt war. Ich sag mal so, Gesualdo ist zum Beispiel, wo die Musik ja dann bis heute nicht gespielt werden darf, weil er ja so ein schlechter Mensch war. Ich weiß, ja, wirklich? Ja, der war doch ein großer Graf. Ich weiß nicht, kennst du den so ein bisschen? Nee, in Italien gilt er als der Teufel. Also, ja, der hat irgendwie ein großes Gut. Ich will es nicht, ich mach's mal so ganz poppig, ganz brutal, ganz grob. Seine Musik wird nicht mehr gespielt. Also, ich glaube, der Vatikan hat ihn mal verdammt auch. Ach so. Der ist so richtig auf der untersten Schiene. Und das gilt dann nicht nur im Vatikanstaat, sondern für ganz Italien. So. Das ist eben so, wenn man einmal gebrandmarkt ist, dann wird es eben nicht mehr gespielt. Heute wird er wieder gespielt, natürlich, klar, weil er wird wiederentdeckt und ist auch großartig. Habe ich jetzt natürlich auch was dabei, aber wir spielen heute was anderes. Aber das war so da auch so, das ist auch so ein bisschen so, es gibt manchmal so Richtungen, warum man was sucht und dann kommt man von einem Weg ab und denkt so, wow, da ist ja auch noch ganz viel eigenartiges Zeug, was man noch nie gehört hat und was einen inspiriert. Mhm. Weil es ist ja immer so, man sucht ja immer etwas Neues, man sucht was Neues im Alten manchmal auch. Und man ist immer wieder überrascht, was es schon für Angebote gibt. Das ist so ein bisschen die Sache. Ja, klar. Ja. Gut, davor hatten wir Xenakis gehört. Haben wir auch Xenakis gehört. Ja, das ging dann so gleich über in die zwei Ligeti-Stücke. Genau. Xenakis ist ja auch eine interessante Figur innerhalb der neuen Musikszene. So der, weiß gar nicht, wann er so auf der... In der 60er Jahre wurde er, glaube ich, richtig bekannt. Ja. Hat sich ja viel mit, er war ja eigentlich von Beruf her, glaube ich, Architekt, wenn mir nicht Architekt. Und hat dann Mathematiker, glaube ich. Mathematiker sogar. Aus der und hat sich auch viel mit Stochastik, also bei dieser mathematischen Wahrscheinlichkeitsrechnung beschäftigt und daraus eben diese Stücke geschrieben, die. Wo du vorher, glaube ich, auch meintest, dass die eigentlich unspielbar als solches gelten zumindest. Ja, die sind unspielbar eigentlich. Oder was auch immer. Ich bin immer wieder überrascht, wenn japanische Meisterschüler dann da loslegen und dann Sachen spielen können, wo man denkt, Wahnsinn, wie geht das? Ja, das sind jetzt die Japaner, aber es gab Zeiten, wo das in Europa auch gespielt wurde von Ensemble. Es gibt ja auch jetzt noch reichlich. Ja, also Xenakis. Gut, er ist jetzt nicht gerade sehr angesagt jetzt in der neuen Musikszene, aber da ist auch sehr viel im Fluss, also was da jetzt gerade angesagt ist. Das Stück ist sehr interessant, also das finde ich schon sehr gut. Gerade jetzt, also wir kommen ja noch zu Kondorov Nenkorov. Ich finde, der Bogen ist interessant, wenn man sich so diese so verschiedenen Figuren anschaut und was die so gemacht haben. Der eine ist Architekt, der andere, Anarchist. Ich weiß nicht gar nicht, wie ich Nenkorov einordnen soll, aber irgendwie schon. Der eine geht das eben so an und der andere geht das ganz anders an. Also der eine nimmt eine Pianorolle und der andere nimmt einen Bogen, so einen Hausbogen und arbeitet sich dann an so einem Bogen ab und entwickelt daraus eine ganze Komposition. Das sind völlig verschiedene Wege, aber es sind interessante Parallelen, finde ich. Also wenn man das, deswegen, ich mache das ja auch mit meinem Sound, damit die Ähnlichkeit plötzlich auch größer wird. Also wenn man jetzt ein Stück von Xenakis hört, was aufgeführt worden ist oder was eingespielt worden ist, legit, wie man zu sagen pflegt, legitim sozusagen, dann kriegt es ja ein ganz eigenes Soundbild und ist dementsprechend schön und auch speziell. Wenn man das jetzt vergleicht mit einer Kondorov Nenkorov Aufnahme aus den 70er Jahren hier aus Hamburg eventuell von den, wie heißt das jetzt? Pianistimo heißt es nicht. Wie heißen diese Klaviere, die sich mit so einer Rolle, die haben so einen Namen. Die haben einen speziellen Namen. Ja. Auf jeden Fall Klaviere mit einer Rolle drin, so, die klingen halt eben ganz anders. Das heißt, wenn du das Stück dann so hörst und das andere, dann denkst du, es sind völlig verschiedene Welten. Wenn du aber jetzt einen Sound hast, in Anführungszeichen, für beide Stücke, dann merkst du, wow, haben ganz viele Parallelen. Das merkst du ja nur, wenn du es dann wirklich mal mit einem Instrument sozusagen spielen würdest, theoretisch. Was auch immer das ist. Das finde ich ganz gut. Naja, wobei du natürlich, das ist interessant, weil so die Vorangehensweise der Musikanalytiker, die ist ja eher so textbezogen, also das, wie es notiert ist. Ja. Und da tun sich dann wieder andere ganz andere Parallelen auf. So. Die übereinander legen und gucken und so weiter. Ja. Also im schlimmsten Fall. Oder überhaupt so, ja, wie ist das jetzt strukturiert? Genau. Also bei Xenakis eben mit der Stochastik und so weiter. Und bei Konlon Nankarov. Mein Gott, ist das schwer. Eigentlich ist es gar nicht so schwer, aber manchmal ist es Massachusetts. Der lebte ja dann irgendwie in der Wüste, glaube ich, weil er so politisch in Mexiko, irgendwie ja. verdammt wurde und ist dann da in die Wüste gezogen. Ja, der musste weg, der Arme. Und hat dann unter anderem dieses Stück geschrieben, was wir jetzt gleich hören. Genau. Genau, das war das tolle Stück Boogie Woogie Suite von 1948 von Konlov Nankarov. Das nennt sich auch Studie 3A. Und das ist ein unglaublich gutes Stück, fantastisch. Ich habe ein bisschen durchgelesen, wie er das gemacht hat. Er muss da ewig viel gebraucht haben. Er hat da mit einer Stanze auf einer Riesenrolle am Boden das alles ausgemessen und ewig daran gefrickelt. Ich glaube, über ein Jahr an einer Rolle hat er da gesessen und als es dann mal fertig war, da war da was nicht in Ordnung und dann musste er da wieder ran und so. Es war also eine Heidenarbeit, dieses Stück mal zu realisieren. Das wurde dann auch echt sehr spät, glaube ich, erst in Deutschland überhaupt realisiert. Ich glaube auch über Serge Ligeti. Ich glaube, die waren Freunde. Wollte ich gerade sagen, ja. Also ich kann mich noch erinnern, das war, glaube ich, die Documenta 82 oder 84, wo der so in der Documenta, wo die so ein bisschen mehr Musik auch vorstellten. Und da gab es einen Raum, wo die Musik von Ken Carroll vorgestellt wurde und das hieß dann ja, also Ligeti hätte ihn auch so ein bisschen nach Europa gebracht. So. Das habe ich auch so, mitgekriegt irgendwie. Das war wohl auch so. Ne? Die haben das dann auch präpariert alles, wurde dann auch genauso aufgeführt. Wobei ich natürlich so ein Klavier nicht habe, sondern ich habe das natürlich auch wieder anders gemacht, aber das ist so sehr, sehr nah dran. Ich glaube, ich bin noch einen Tick schneller geworden, leider. Ich habe es dann doch nicht ganz genau das Tempo erwischt. Aber so ganz, ich bin nah dran. Also ich glaube, das kommt rüber, was es da geht im Endeffekt. Ne? Diese ganzen Zeitverschiebungen, diese verschiedenen. Man erkennt ja auch noch den Boogie Woogie so ganz grob in der Sache drin. Da hatte ich dich, da liegt mir auch eine Frage am Herzen, weil ich habe so rudimentäre Versuche schon mal in MIDI-Bearbeitung gemacht und es gab dann immer so Punkte, wo ich ins Stocken kam und mir die Energie fehlte, darüber wegzukommen. Zum Beispiel zwei verschiedene Metren gleichzeitig zu spielen. Das ist relativ kompliziert, aber es geht. Es geht, ja. Das ist nicht meine Blackbox, aber das müsste ich jetzt so weit ausholen, wie man das realisieren kann. Man kann das machen. Das ist auch so gemacht. Also das ist mit verschiedenen Metren gemacht. Im Endeffekt musst du es dir so vorstellen, das Metrum, was du in deinem Rechner benutzt, ist völlig irrelevant. Es spielt keine Rolle mehr. Es ist so, du arbeitest eben mit verschiedenen Zeitebenen, die musst du nachher alle zusammenbringen. Und das ist dann echt wirklich wurscht eigentlich. Du musst dich darauf einlassen, dass du das eigentlich nicht mehr hast. Du hast nicht mehr eine Zeit. Okay. Du hast verschiedene Zeiten. Du musst dann nur wissen, wo es losgeht. Du musst dann wissen, wo der Teil dann losgeht. Das ist dann über die Zeit. Also sprich, 30 Sekunden geht das dann los, das Objekt. Und dann musst du dann da hinbauen und so funktioniert das. So funktioniert das. Ist also ein bisschen frickelig. Hat Spaß gemacht. Also es ist ja jetzt nicht so eine hergeholte Frage, sondern weil dir diese Stücke von Nan Caro, die sind ja so gemacht, dass es zum Teil die eine Ebene schneller wird, die andere langsamer wird. Es wird langsam schneller. Irgendwann in der Mitte trifft sich, glaube ich, das Tempo und dann so Phasen, geht es in der anderen Hand oder in der anderen Ebene so anders weiter. Genau. Deswegen ist es auch ideal für so einen Ursequenzer, wenn man das mal so sehen will. Das ist ja eigentlich der analogste Sequenzer, den man sich vorstellen kann. So ein Teil. Es läuft mit Luft, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Die werden, glaube ich, angeblasen. Deswegen sind die auch so schnell. Deswegen kann man so hohe Speeds auch fahren. Das ist eigentlich sehr gut. Also habe ich keinen Zugriff drauf, leider. Ich kenne niemanden, der sowas Pianola hat. Pianola, jetzt haben wir es. Das alte Pianola, jetzt wissen wir, das ist ein gutes Stück. Ich weiß gar nicht, ob die Dinger noch hergestellt wurden. Vielleicht für solche Zwecke. Dass das es gibt so mit Sicherheit noch welche, aber drei Stück vielleicht. Aber ich weiß gar nicht, wer sowas hat. Ich weiß, dass man über MIDI mittlerweile sowas machen kann, aber da kenne ich die Limits nicht. Ja, es gibt auch so ganz normale Hausklaviere, die haben mittlerweile so eine Aufzeichnungsmöglichkeit auf MIDI. Ne? Da kannst du das aufzeigen. Theoretisch, wenn man das alles vorbereitet, könnte man das mit so einem MIDI-Ding machen. Ich weiß nicht genau, ob es funktioniert. Ob das schnell genug ist. Das Problem ist das Speed. Ja. Also meistens endet MIDI ja sonst bei 220 oder so. 300. 300, echt? Ja? 300 ist, glaube ich, so Standard. Okay. 220 ist schon echt lasch. Also wenn das so das wird auf jeden Fall nicht akzeptiert. Ich glaube, 300 und runter ist, glaube ich, 50. Ne? Ich glaube, so in dem Bereich ist man, oder? Gibt es noch weniger als 50? Nee, es gibt, glaube ich, weniger. Siehst du, da ist man ja schon dabei. Da hat man ja schon ein bisschen was. Aber es ist trotzdem noch, eigentlich ist das Spektrum, das Tempospektrum von MIDI katastrophal. Warum kann man nicht 10.000 machen, weißt du? Warum geht das nicht? Ja gut, vielleicht, ich weiß es auch nicht. Ich sag nur Black MIDI. Black MIDI? Ja, diese Black MIDI-Leute, die dann irgendwie so mit so Software dann irgendwie so Ultra-Speeds machen mit 300.000 Stimmen und so Quatsch. Ach so, das gibt es, ja. Ja, das ist ja so ein bisschen, das Condon of Nankerov ja so der Urvater von Black MIDI, wenn man ehrlich ist. Ne? Wenn du das dir anguckst, so was die Japaner oder das sind, glaube ich, manchmal auch wirklich Chinesen und so, mit irgendwelchen aufgebohrten PCs mit eine Soundkarte, die, weiß ich nicht, 500 Stimmen hat oder sowas. Und dann hast du es mal angehört? Nee, das habe ich nicht. Das ist jetzt so ein ganz neuer Bereich. Black MIDI, das ist doch so dieser ultraschnelle 500 Stimmen auf einmal, alles auf einmal. Und super schnell. Also du schnallst gar nichts mehr. Das macht nur fast kurz vorm Rauschen ist das noch. Aber die machen den einzigen Nachteil, das macht das ein bisschen langweilig, die haben nur einen Speed. Das ist ihr Problem. Hast du das immer so schnell, oder? Die hauen das dann einfach so runter in so Ultra-Speeds und das knallt dann einfach nur ohne Ende. Weil das so viele Stimmen sind, kapierst du gar nichts mehr. Also du kannst nichts mehr raushören. Das ist alles auf einmal. Ne? Alles so ein Overkill. So. Und ist das jetzt, ist das was Neues oder glaubst du schon? Ob das neu ist, weiß ich nicht. Es ist eine logische, so eine Nerd-Nummer eigentlich, dass man sich hinsetzt und sagt, ich mache das jetzt mal irgendwie fanatisch. Jede Stimme 500 Mal, weil ich das kann. Weil mein Rechner das hergibt oder sowas. Okay. Es klingt auch nicht wirklich schön oder interessant. Ja, okay. Es ist immer so eine Kategorie. Ja, ich weiß, es ist ein schwieriger Begriff, aber es ist auch nicht, es nutzt sich sehr schnell ab, weil jedes Stück wirkt dann gleich. Also jedes Ding, was du da hörst, geh ins Internet, guck dir mal Black Media an. Da kriegst du über YouTube alles um die Ohren gehauen. Irgendwie. Und ich fand das lustig, weil das finde ich, dieses Nankow-Stück finde ich, das ist einfach total schön durchdacht. Also das finde ich auch musikalisch sehr gut. Ne? Also schön, scheiß Begriff, streiche ich jetzt nochmal. Aber ich finde, das kann man sich gut anhören. Ich finde es faszinierend, um es mal so auszudrücken. Black Media finde ich nicht faszinierend. Nee. Nur ganz kurz. Ist das dann so ein Genre-Gag oder ist das jetzt so? Das, ich meine, irgendwas beginnt ja irgendwie immer und auch am Anfang ist es halt ein Gag, vielleicht wird daraus noch was. Es ist relativ neu, relativ. Also ein paar Jahre gibt es das jetzt so. Und das sind so, wie schon gesagt, das sind dann immer so YouTube-Likes oder wie man das heißt, die sind dann relativ hoch, weil Leute finden das faszinierend einmal, weiß ich nicht. 20.000 Mal bei, oder 100 Mal, 1.000 Mal oder 2 genau, Millionen irgendwas, Mal. Genau, irgendwas, genau. Okay. Ja. Aber das ist Nankow. Nankow ist der Urvater von Black Midi. Das haben wir heute geklärt. Okay. Genau. Dann ist ein längeres Stück, das dann... Jetzt kommt noch eine Hindemith-Geschichte. Nee. Ach, oh nee, ist das nicht das Hindemith-Ding? Nee, den Hindemith hast du irgendwie ausgelassen. Habe ich rausgelassen. Dann kam Schnittke. Ach, dann da kommt der Schnittke, diese Hommage an Strawinsky. Ja, und Prokofjew. Die ist relativ lang. Nee, dann, ich glaube aber, das ist ein Hindemith. Ich höre es gleich. Dann weiß ich, was es ist. Ich sagte euch gleich, was es wirklich ist. Dann hast du es gar nicht so angekündigt. Oh, das ist die Aufregung. Ist ja nicht weiter tragisch. Ich weiß es jetzt besser. Okay, also wir spielen mal das an, was ich da aufgenommen habe. Ja, ich sag dazu was. Ja? Ja, das ist von Hindemith. Ach so. Nee, doch nicht. Das ist doch Schnittke. Entschuldigung. Ja, das ist klar. Diese Stücke entstehen halt über die letzten 2 Jahre. Okay, das war also jetzt was. Das war genau richtig. Das war genau. Stücke, das war so, da war es getroffen. Ich wusste, ich hatte die Reihenfolge ein bisschen geändert in dem Abend. Deswegen war ich selbst, ich musste erst mal hören, was es wird. Ach so. Ich hatte kurz gedacht, das wäre das, genau. Aber es ist genau richtig gewesen. Das war Alfred Schnittke, Hommage an Strawinsky, Prokofjew und Schostakowitsch. Im Grunde ein geniales Stück, weil selber eigentlich aus allem Möglichen rausgeklaut worden ist. Das ist selbst schon, das fand ich total super, weil der bedient sich halt total überall. Man hört ja auch ganz viele Sachen, wenn man so ein bisschen die drei so ein bisschen mal gehört hat. Ein paar Sachen erkennt man dann sofort, die sind sehr auffällig. Und es ist eigentlich, eine Collage. Aber es ist auch sehr interessant, fand ich halt super interessant. Auch das natürlich wieder, habe ich es ganz anders besetzt natürlich. Ne? Klar, logisch. Ich habe es einfach eine ganz andere Instrumentierung dafür entwickelt. Und das dadurch klingt das Stück einfach ganz anders. Wie ist, weißt du noch, wie die Original ist? Es kann ich dir gar nicht mehr sagen. Kleines Ensemble? Ja, ich glaube, es ist ein Ensemble. Ich glaube, das ist Klavier, natürlich Klavier. Und das muss ich echt überlegen. Also da weiß ich nicht mehr genau. Aber eine relativ klassische Quartettsituation eigentlich sowas. Ne? Das klingt dann ganz anders. Das Stück klingt total leicht. Hier klingt es natürlich schon ein bisschen gewaltig, also teilweise. Nicht alles, aber. Aber es hat so was Flottes irgendwie. Ja, genau. Okay, gut, es ist ja auch in der Musik drin von Prokofjew. Ist und, genau, das ist. Kann man auch so. Ja, klar. Ja, und Strawinsky, dieses motorische. Genau, bam, bam, bam. Voll total dieses Sacre du Printemps artige. Also nicht original, aber es ist schon sehr nah dran. Ja, das ist. Ja, das auch das ist spannend. Schnittke ist, glaube ich, Russe, wenn ich mich nicht täusche. Ja, der ist dann emigriert und der gilt als einer der ersten, also er lebt in Hamburg, war dann praktisch der Kompositionslehrer-Nachfolger von Ligeti in der Musikhochschule und es gibt ja auch die Der lebt noch? Nein. Scheiße. Schon einige. Sein Sohn lebt noch. Mist. Sein Sohn kannst du besuchen. Ja, ohne Scheiß. Ich schenke ihm eine CD. Der ist, soweit ich weiß, Rockmusiker geworden. Oh, der, okay. Also in welche Richtung genau weiß ich es nicht. Ich habe, das sind alles so Drittinformationen, die ich habe. Er ist, glaube ich, auch ganz gut, hat ganz gut damit zu tun, so das Erbe seines Vaters zu verwalten, und weil der hat ja auch sehr viel komponiert. Und wahnsinnig viel. War dann leider auch nicht mehr so gesund in den letzten Jahren und ich weiß nicht, schon länger gestorben leider. Ja, siehst du, das ist so. Wäre eine Überraschung gewesen. Also ich hätte mich gewundert, dass ich noch einen erleben darf von meiner ganzen Liste. Ich habe noch viele andere gemacht. Aber. Eine Schnittke-Akademie gibt es ja auch in Altona, an der Max-Brauer-Allee. Ah ja, genau. Da war auch ein Konzert im Rahmen von Blurred Edges. Ah. Und ja, also ich glaube, ich habe mal zufällig, da hatte ich so einen Job, wo ich so in verschiedene Häuser kam, kann sich das vorstellen, und hatte dann in dem Haus, in dem Schnittke, der wohnte in der Isestraße, was abzugeben. Und welche Nummer? Weiß ich nicht mehr. Das ist auch schon irgendwie wie lange her, weiß ich auch nicht mehr. Mhm. Auf jeden Fall stellte ich dann fest, dass das Schnittke der Name an der Klingel steht. Und das war auch nicht zu überhören, weil er hatte, glaube ich, jemanden da, der ihm so eine bestimmte Passage auf dem Klavier vorspielte. Mhm. Oder er hat sie selber gespielt, das kann man von außen nicht sehen, sagen. Und da ging es praktisch um diese Passage, wie die jetzt nun genau komponiert werden soll. Ja. Und die wurde halt öfters gespielt und das hast du im Treppenhaus gehört. So. Das fand ich irgendwie ganz skurril, mal so direkt Teil dabei zu sein. Dabei zu sein, irgendwie wie so. Das ist ja jetzt, nach dem, was ich von anderen Komponisten weiß, ist das jetzt nicht mehr so gang und gäbe, dass das jetzt, klar, du kannst keine Ensemble-Komposition zu Hause ausprobieren, das kannst du ja nur bei einem Klavierstück oder. Ja. Und auch das Problem ist natürlich, ja, zum Teil ist es nicht ganz so, wie ich sage, es stimmt. Zum Teil, manche Komponisten machen praktisch etwas und stellen sich vor, dass es so oder so klingt, soweit ich mir das mitgekriegt habe oder soweit die sich da so in die Bastelkiste gucken lassen. Andere machen praktisch alles schon fertig und schreiben dann danach die Partitur. Macht ja auch Sinn. Ist praktisch schon alles zu hören. Ja. Aber die Partitur entsteht dann aus dem, was ist der Vorteil, dann ist es das ist ein Riesenvorteil. Ne? Bist du gleich am Sound sozusagen. Ja, die ganzen genau, Zeichen ob das machen. Funktioniert. Ob das ja, genau. Das Timing. Genau. Sachen. Ja. Manchen ist vielleicht jetzt aufgefallen bei der Aufnahme, zumindest mir, ja. Vielleicht aus dem einfachen Grund, weil ich selber es war, da hört man immer so ein Klacken, Klicken. Ja, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Das kann sein, so im Hintergrund. Ne? Ja, und zwar ist es, ich hatte so Fotos aufgenommen von deiner Performance sozusagen auf der Bühne. Anwesenheit. In deiner Gegenwart, ja. Und da, das war jetzt nicht so, dass du da nur saßt an dem Tisch und das eingespielt hast, sondern das war ja verbunden mit einer Projektion. Ja, ist richtig. Und ich habe da eine Projektion von Frau Elli Gras auf mich projiziert, weil ich auch Filme mache und eigentlich den Film vorher zeigen wollte, weil der genau ein Jahr und einen Monat vor meinem Auftritt passiert ist. Ich habe das witzigerweise in der Kunsthalle gefilmt, weil ich das auch generell mache. Im Kunstverein natürlich. Und das war am 10.05.2014 und das war jetzt am 10.06.2015. Und das fand ich halt faszinierend, dass ich fast ein Jahr später selber plötzlich auf der Bühne stand. Und das fand ich halt sehr interessant. Der Film ist auch sehr schön und die Performance war sehr schön. Ich habe nicht die Musik benutzt von ihr, sondern nur die Bilder und wollte da so eine Parallele schaffen, so eine Doppelachse, so eine eigenartige Situation, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt eine Vertonung von einem Film oder was sehe ich da eigentlich? Ich habe auch es nicht angekündigt. Ich wollte das eigentlich nur so als Projektion. Ich will es nicht als Deko bezeichnen, sondern ich wollte es als zweite Ebene mit einziehen, weil ich das Equipment gar nicht so habe für live. Also sowas wie als Beispiel, was sie da hat. Ne? Also wenn man sie kennt, weiß man, von was ich rede halt. Naja, sie hatte diese Sequenzer da, sie hatte verschiedene Federn und ganz viel Spielzeug. Und so einen Tischfußball mit Saiten und solchen Sachen. Also sie hatte ein sehr, eigentlich doch gutes Arsenal, also sehr live orientiert auch und Mikrofone ganz viele und Gitarre glaube ich auch, wenn ich mich nicht täusche und so. Und all das habe ich nicht, weil ich sowas gar nicht habe für live. Und ich dachte, das wäre eine schöne Ebene. Das könnte man sich ja vorstellen, dass sie es hätte. Es gab so Synchron. Du spielst ja auch akustische oder halbakustische. Ich spiele auch Gitarre und ich spiele auch Klavier und ich spiele schon eine ganze Menge Instrumente. Das ist nicht, aber das, was ich jetzt so mache musikalisch, das ist für mich alleine nicht aufführbar. Also das könnte ich. So komplexe Sachen kann ich gar nicht. Dafür habe ich nicht die Möglichkeiten. Also deswegen kann ich es nur anspielen und erklären oder. Das war ja im Kontext von einem längeren Abend von verschiedenen Geschichten. Da musste man das sehr komprimieren und dementsprechend. Gab es diese Bilder. Aber ich fand es ganz witzig, weil dieses Video von ihr ist ja relativ eine Nahaufnahme und die Nahaufnahme hat dann eben den Effekt, dass sie ungefähr so groß war wie du auf der Bühne. Fast noch größer. Ja, ja. Und daraus ergaben sich dann so komische oder skurrile, im gewissen Sinn skurrile Gegenwart-Situationen, dass sie sich darüber beugt und du sitzt dann da und machst dann. Sie hat mir auch geschrieben, sie war ganz irritiert und so, weil sie wusste davon gar nichts. Ich habe das auch ganz spontan entschieden. Es war so, ich habe kurz vor dem Auftritt noch überlegt, ja, ich würde sehr gerne noch etwas zeigen aus meiner Videowelt, in Anführungszeichen. Und ich fand das sehr passend, aber das Datum hat mich so fasziniert. Das ist irgendwie hochgradig interessant. Und das war eine spontane Geschichte. Und dann hinter mir viele meinten zu mir, das wäre gut, weil das hätte so eine Synchronität gehabt, die einige waren ganz irritiert, dachten irgendwie so, das wäre sehr geplant gewesen. Das war es aber nicht. Und die Bilder sehen gut aus hinterher, fand ich auch. Ja, und du hast dich auch standhaft geweigert, irgendwie zu gucken, was gerade auf dem Video passiert. Ich habe es nur als Licht gesehen, sozusagen. Das war auch ganz gut. Also fand ich irgendwie. Davon gibt es auch ein Video oder ist das? Es gibt ein kleines Video davon, aber es ist noch nicht geschnitten. Also es gibt Bilder davon. Ich habe aber schon Fotos gesehen. Das sieht zum Teil wirklich lustig aus. Also gerade weil ich auch eine Brille trage und sie trägt eine Brille und da gibt es so ganz komische optische Parallelen. Also ganz merkwürdig. Ja, ist ganz gut. Ich kann dir auch noch eins geben. Ich habe mit der Fotokamera ein Video gedreht. Es ist zwar keine große Auflösung, aber die Qualität ist gar nicht schlecht. Ja. Also ich war ganz angetan. Ja, so entstehen Mythen. Naja, na gut, von dich. Okay. Ja, das war die Geschichte mit Elli Gras. Das ist toll. Also nochmal vielen Dank, Elli, dass du das so mitmachst. Du hast dich schon beschwert, ich weiß, aber es hat sich. Ja, aber jetzt ist wieder alles gut. Ja, okay. Ja, sie dachte, okay, was für eine komische Symbiose haben wir jetzt da irgendwie am Laufen. Okay. Okay. Dann gab es einen gewissen Bruch innerhalb deiner Präsentation. Kann ich was zu sagen? Bitte. Wenn du das spielen willst. Ja, natürlich. Klar. Großartig. Ja, ich wollte da einen Bruch haben. Ich wurde gefragt, für diesen Abend Blurred Edges am 10.06. von Harald. Und Harald hatte eine Platte von mir gehört, eine CD von mir, die nennt sich Kontraste. Und das ist eine Platte, die besteht eigentlich nur aus Evergreens und eben dieser neuen Musik. Also immer im Kontrast zueinander. Das heißt, man hört einen Schnittke oder hört danach ein Stück von den Beach Boys zum Beispiel. Oder ABBA, also ganz brutal gesagt. Und danach ein Ligeti. Also so in dem Sinne, also immer einen ganz starken musikalischen Riesenbruch drin zu haben. Also nicht nur einen Kontrast, sondern einen richtigen Bruch. Genau. Und an dem Abend wollte ich das jetzt nicht noch einmal einfach wiederholen, weil ich auch noch andere Stücke spielen wollte und ich auch das nicht so ganz passend fand, weil das ist ein sehr harter Anspruch. Es ist nicht, jeder kann das hören. Also das ist interessant, aber das ist was für zu Hause. Und deswegen habe ich das in größere Blöcke unterteilt. Einfach einen großen Block, den haben wir gerade gehört, und dann einen kleinen Block, in Anführungszeichen etwas konventionellere Musik. Und da habe ich jetzt ein Projekt gerade fertiggestellt, das geht um Erkennungsmelodien oder auch Jingles genannt, aber das ist gar nicht kein Jingle. Ein Jingle ist was für Werbung. Es hat nichts mit Werbung zu tun, sondern es sind eher Erkennungsmelodien, die immer weniger werden. Muss man immer darauf achten. Es gibt immer weniger Sendungen, die gute Erkennungsmelodien haben. Und Erkennungsmelodien haben mich fasziniert, weil sie kurz sind, weil sie einen interessanten Bogen haben. Sie haben ein Intro, sie haben einen Höhepunkt und sie haben immer ein tolles Outro. Und das ist eine super, sehr, meistens sind sie sehr kurz, eine Minute, 30 Sekunden. Ich habe auch ein paar etwas längere gemacht, aber in der Regel sind sie so circa 60 Sekunden. Und das finde ich eine tolle Länge. Okay. Und wir hören jetzt Laurie Johnson, glaube ich. Ach so, ich wollte gerade sagen, ich weiß es nicht mehr. Ich kenne die Melodie, aber ich kenne nicht. Laurie Johnson, wenn ich mich nicht täusche, kommt okay. Jetzt von 1965. Okay. Na, kommt er? Ja. Okay, ich höre mich zwar gerade nicht, aber geht schon. So, als nächstes kommt auch ein sehr schönes Erkennungsmelodie. Wenn es jetzt noch die Liste ist, ich weiß nicht, ich habe es nicht vorgehört. Und zwar ist es Harlem Nocturne, das ist aus der Serie Mike Hammers. Das wird kaum jemand kennen. Das Stück ist uralt, von 1939. Ich glaube, es ist jetzt das nächste, was kommt. Also ist das die Komposition so alt oder die Serie? Die Komposition ist super alt und die Serie ist auch aus den 60ern. Ach so. Also okay. Mike Hammers gab es in verschiedenen Varianten. Das ist, glaube ich, auch eher so eine amerikanische Serie. Ist auch eine Detektivgeschichte. Okay. Aber die Melodie ist toll. Mhm. Auch ganz nebenbei wurde auch von Lounge Lizards gespielt und das ist auch ein Grund, warum ich das sehr gut finde. Okay. Thank you. und Langende. Vielen Dank. Okay, das war Harlem Nocturne. Das ist aus der Serie Mike Hammers von Hagen Rogers von 1939. Ist, wie schon gesagt, ein Hammer, finde ich. Ich liebe dieses Stück. Und das war der Kontrast zu meinem vorigen Blog. Ich habe das dann abgekürzt und dann habe ich mich nochmal auf Hinde mitgeworfen. Und habe dann, ich täusche mich jetzt nicht, ne? Dann haben wir. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war so. Du hattest es nur angekündigt als Sonate für Kontrabass. Das stimmt auch. Das ist auch Sonate für Kontrabass. Das ist es auch geblieben. Ach so, okay. Wenn es jetzt, das ist ja, Hindemith hat ja so mehrere Stücke nur für zwei Instrumente geschrieben. Und für Kontrabass, ich habe das auch mal gehört, also live, das ist wirklich abgefahren, weil es eben so klein besetzt ist, Klavier und Kontrabass einfach. Und was man da spielen muss als Kontrabassist, ist echt Horror. Also wirklich Chapeau, ich konnte es kaum glauben. Und das Stück hat mich immer fasziniert, deswegen habe ich es mal gemacht. Mhm. Aber eben auch wieder elektronisch. Das ist jetzt ganz schön lang. Das ist lang. Und wir werden, glaube ich, den Übergang dann bekommen zur nächsten Sendung. Electronic Jam ist schon so langsam hier am Aufbauen. Ja, vielleicht machen wir hier schon die Absage. Wir verabschieden uns. Wir verabschieden uns. Genau. Die nächste Klingling-Sendung ist am 17.07. Das ist wieder der dritte Freitag im Monat, wie immer.